Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talkradio. Freitagnacht, offene Themennacht. Ihr seid im Zug mit euren Themen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht ist Tina und Tina ist 29 Jahre alt. Guten Morgen, Tina. Guten Morgen, hallo Domian. Hallo. Tina, was ist dein Thema? Weswegen hast du angerufen? Also mein Thema ist, wie gesagt, ich bin 29, mein Freund ist 20. Wir sind erst seit so circa 11, 12 Wochen zusammen und ich bin in der 11. Woche schwanger. 11, 12 Wochen zusammen? Das ging ja ganz schnell, ne? Ja. Ich habe auch gar nicht damit gerechnet, dass wir eigentlich zusammenbleiben. Ich habe mehr gedacht, es wird ein One-Night-Stand, so auf die Art, aber... Ist es denn gleich beim ersten Mal passiert? Das weiß ich nicht. Ich denke mal ein, zwei Wochen später. Das weiß ich nicht genau. Und ja, wir haben auch oft darüber geredet, dass was wäre, wenn Schwangerschaft und dass er eben, dadurch, dass er 20 ist, dass er sich eben keine... wie soll ich sagen, sich in der Richtung eben nicht irgendwie Kinder vorstellt oder noch nicht. Noch nicht vielleicht, ja. Genau. Ja. Und als es dann bei mir zugetroffen hat, habe ich gedacht, oh mein Gott, jetzt was passiert jetzt so auf die Art? Weil ich wusste, dass er wahrscheinlich von mir sowieso von vornherein erwartet, ich werde jetzt abtreiben. Stichwort Verhütung. Habt ihr verhütet? Ja, und zwar gibt es ja dieses schöne Computer-Persona. Das haben wir Das heißt, man hat die Tage ausgerechnet? Nee, das ist so, da müsste man durch den Urin mit solchen Stäbchen so, die Hormone, so. Genau. Aber eine recht vage Methode, nee, ne? Eigentlich zu 96% sicher. So, du bist jetzt die 4%. Aber dennoch hätte man ja auch, vor allen Dingen, wenn es sich um einen eventuellen One-Night-Stand damals gehandelt hätte, oder es war ja noch nicht so eng, hätte man ja durchaus auch noch Gummis nehmen können, ne? Ja, ja, das stimmt auch, aber ich kenne ihn schon länger. Ich kenne ihn von früher über ein Jahr, aber es war eben in der Richtung nichts. Dennoch hätte, auch wenn du ihn länger kennst, ist der Schutz, den die Gummis bieten, einfach unbestritten. Das muss ich. Ich werde auch, wenn ihr diese Sendung oft seht, ich werde nicht müde, dieses immer und immer und immer wieder zu sagen. Ja, da muss ich wirklich sagen, da hast du recht, da war das vielleicht auch mein Ding, aber wie gesagt, es war nicht gewollt. Sagen wir mal so, weil viele Leute denken auch, ich bin 29, das ist doch klar, dass sie sich in dem Alter das wünscht und alles nur so hingedreht hat. Das war wirklich nicht so. So, jetzt ist er 20. Du bist 29. Du bist jetzt schwanger, ihr seid für 12 Wochen erst zusammen, ungefähr. Was ist denn nun? Will er es oder will er es nicht? Er will es natürlich nicht. Er hat gedacht, dadurch, dass wir oft darüber geredet haben und dass ich eigentlich sehr verständnisvoll war und seine Lage auch immer verstanden habe, dass er eben mit 20 noch nicht sich die Zukunft vorstellt mit der Frau, mit der es halt zufällig mal klappt oder so. Das ist mir schon klar. Und er denkt dann halt, ich werde dann auch dementsprechend eben meine, man muss jetzt zur Beratungsstelle und diesen Schein oder diese Berechtigungsding holen. Das habe ich ihm auch alles erzählt. Das war aber, was ich nicht erzählt habe, dass ich, also was für mich von vornherein hundertprozentig feststeht, dass ich das Kind nicht abtreiben werde. Hast du ihm das denn jetzt mittlerweile gesagt? Nein. Warum ich habe jetzt noch eine Woche. Und ich, er erwartet eigentlich immer noch und hofft immer noch, dass ich in der einen Woche noch einiges machen werde. Aber du bist ganz, ich verstehe aber nicht, dass du ihm das nicht so ganz klar jetzt von Anfang an gesagt hast. Nein, ich mache es nicht, Punkt, meine Entscheidung. Ja, das ist mein Problem. Mein Problem ist eigentlich, ich habe wirklich so viel Verständnis für ihn und für sein Alter und die Lage, alles drum und dran. Ich habe ihm auch vorher gesagt, bevor er von meiner Schwangerschaft erfahren hat, dass ich eigentlich, wenn es mir passieren würde, dass für mich Abtreibung nicht in Frage käme. Warum sagst du es ihm nicht so klar, dass du es jetzt behalten willst? Ja, es ist so, ich habe eigentlich erwartet, dass er Wenn ich ihm von der Schwangerschaft erzähle, habe ich gedacht, oh je, der wird sich so und so verhalten oder er wird... Tina, sag mir mal, warum sagst du es ihm nicht? Das ist doch eine ganz klare Frage. Warum sagst du es ihm nicht? Ich weiß es nicht. Das fällt mir so schwer. Ich habe Angst. Ich will ihm irgendwo nicht wehtun oder verletzen oder irgendwas. Aber ich weiß nicht, inwiefern du ihn dann verletzt. Solltest du ihn dadurch verletzen, verletzt du ihn ja sowieso, indem du die Entscheidung triffst und es ihm nicht sagst. Ja, das ist es ja. Ich meine, irgendwo ist es meine Entscheidung und irgendwo habe ich ja selber entschieden und ihn eigentlich seinen Willen irgendwo überhaupt nicht berücksichtigt. Und wenn ich ihm so klipp und klar sage, dass ich will ihm halt nicht das Gefühl geben, dass sein... Aber das gibst du ihm ja sowieso, nachdem du es jetzt dann in einer gewissen Zeit entschieden hast und ihm es dann sagst, dann musst du es ihm irgendwann ja mal sagen. Ja, das ist doch Jacke wie Hose. Ich meine, es ändert ja nichts an der Grundtatsache. Er will es nicht, er sagt ganz kategorisch nein, du sagst ganz kategorisch ja. So, jetzt ist aber auf die Weite. Also ich finde es erstmal nicht in Ordnung, dass du es ihm jetzt nicht so klar sagst. Ja. Ja, wobei das jetzt auch letztendlich gar nichts an dem Gesamtfakt, an dem Gesamtfall ändert. Ja. Wird es denn dann so sein, dass eure Beziehung kaputt ist danach? Vielleicht habe ich davor Angst, dass ich einfach denke, ich schiebe das einfach vor mich her. Aber Tina, du bist eine Frau von 30 Jahren. Da wächst was in dir, das kannst du nicht lange mehr vertuschen. Nein, ich vertusche es ja auch nicht. Ich meine, es ist ja auch nicht so, dass ich vor ihm irgendwie so tue, als ob nichts wäre auf die Art, aber... Glaubst du denn, dass die Beziehung, wenn jetzt klar ist, für ihn klar ist, du wirst es nicht abtreiben, dass die Beziehung dann kaputt ist? Also ich habe eben Angst, dass ich sein Vertrauen verliere, dass er dann einfach nicht mehr Vertrauen hat zu mir und sagt, ja, du hast... Gut, wenn du dir Angst hast, dann sage doch ganz, ganz schnell morgen ihm Bescheid, sag, pass auf, ich habe mich so entschieden und... lass uns gemeinsam in irgendeiner Weise das Beste raus machen. Dieses Schweigen ist doch nur wirklich ein bisschen... Ich habe ihm das eigentlich öfters gesagt, also in der Art nur, dass ich immer wieder gesagt habe, wenn ich es jemals machen sollte, dann würde ich es nur ihm zuliebe machen. Aber meine Liebe zu ihm, die ist noch nicht so groß. Ja, aber es ist alles jetzt so gedeutet und eventuell, und du hast es mal gesagt, ich meine, er ist 20 Jahre, er ist ja noch kein kleiner Junge mehr. Ja. Er ist ein junger Mann, mit dem kannst du doch offen und klar über sowas reden auch. Ja. Ja. Mensch, Tina. Und wie ist denn der Kontakt im Moment? Seht ihr euch häufig? Wir sehen uns eigentlich täglich sozusagen. Wir sind auch fast, am Tag vielleicht so 18 Stunden zusammen. Das ist ja unglaublich. Ihr seht euch täglich 18 Stunden und du machst den Mund nicht auf. Und er macht den Mund aber auch nicht auf. Und er fragt auch nicht, klar, was ist denn jetzt? Ja, er hat mir auch schon ein paar Mal angeboten, dass er mitgeht zu der Beratungsstelle oder zum Arzt oder wie auch immer, aber das will ich irgendwie nicht, weil... Dann sag, dass du das nicht willst. Dann sag, dass du das Kind möchtest. So. Mhm. Ja, eben das andere Problem, ich bin auf Türkei und dann kommt eben dieser gesellschaftliche Druck von den Eltern. Auf der anderen Seite, ich bin Rollstuhlfahrerin, ich sitze im Rollstuhl, obwohl das eigentlich weniger für mich... soll ich sagen, Problem ist, ich sehe da auch kein Ding. Also Aber ich merke mehr, schon. Das größere Problem ist eben die Gesellschaft. Was werden die Leute sagen und meine Eltern? Ja, aber ich habe gerade herausgehört, dass der Wunsch nach einem Kind bei dir so stark ist und das überhaupt gar nicht zur Debatte steht, dieses Kind abzutreiben. Mhm. Ne? Habe ich richtig verstanden? Ja. Dass du diese anderen Probleme wirst meistern können, Tina. Genau. Und ich biete dir jetzt ein Gespräch mit meiner Psychologin an. Dann könnt ihr beide noch ein bisschen oder auch ein bisschen ausführlicher noch reden. Mhm. Und du redest bitte morgen sofort mit deinem jungen Lover. Okay. Ist er auch Türke? Ja. Also, morgen wird gesprochen. Okay. Heute Nacht ist meine nette Kollegin Heide hier als Psychologin. Mhm. Du legst auf, wir rufen gleich wieder an. Okay. Alles Gute. Danke nochmal. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, apropos Türkei. Ich habe ein Geschenk bekommen. Und zwar von Gabriele, die schreibt mir, hallo Domian, ich weiß nicht, wie die anderen das schaffen, in deine nächtliche Sendung zu kommen. Tausendmal probiert, tausendmal ist nichts passiert, so war es bei mir. Du hörst ja täglich, dass deine Sendung toll ist und darum möchte ich dir ein kleines Geschenk für deinen Arbeitsbereich machen. Ich habe es extra aus der Türkei für dich mitgebracht. Und das ist ein kleines gläsernes Telefon. Das ist doch ein pfiffiges Geschenk, könnt ihr das im Fernsehen sehen? Also im Radio kann ich den Leuten sagen, es ist so ein kleines, vielleicht 4-5 Zentimeter hohes, altmodisches Telefon aus Glas. Und das sieht sehr nett aus. Und ich stelle das mal ganz einfach hier vorne hin, in der Hoffnung, dass die Kamera das ein bisschen auffängt. Nicht, dass ihr jetzt nur ein Glasfropfen hier seht. Dieses ist ein sehr schönes kleines Telefon aus der Türkei. Vielen Dank an Gabriele. Und noch ein Brief von Heike, bevor wir weitermachen. Die schreibt, lieber Domian, ich finde deine Sendung super klasse. Leider kann ich sie nicht immer gucken. Die Sendung mit meinem liebsten Christian Wunderlich habe ich zwar gesehen, aber nicht ganz. Ich war den Tränen nahe. Bitte zeigt doch nochmal die Wiederholung dieser Sendung. Das werden wir sicher mal machen und wir werden das auch rechtzeitig ankündigen, wenn das passiert. Oder wir senden sie, wenn ich mal irgendwie ausfallen sollte und ich hier nicht sitzen kann. Aber sonst werden wir es vorher rechtzeitig sagen. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Nächster Anrufer oder Anruferin, das ist der, die, das, Becky. 32 Jahre, guten Morgen. Der, die, das? Die Becky. Die Becky, genau. Was? Rebecca. Rebecca. Hallo Jürgen. Hallo Becky. Du kannst gehen. Ich habe es heute das erste Mal versucht und bin direkt durchgekommen. Grandios. Und die Arme hat tausendmal schon versucht. Ja. Also, ja. Was ist dein Thema? Mein Thema ist mein Freund und ich und Sex. Das heißt eher gesagt Analverkehr. Mhm. Und zwar ist es so, dass ich bei anderen Freunden halt eben auch festgestellt habe, dass ich da sehr drauf abfahre. Mhm. Und jetzt die ganze Zeit, oder was heißt die ganze Zeit, seit ungefähr 3 Wochen versuche ihn das auch so ein bisschen nahe zu bringen, aber er hat halt Angst davor. Ach, sonst ist der Fall eigentlich umgekehrt, dass die Jungs das wollen und die Mädels eigentlich nicht so begeistert sind davon. Ja, hab ich auch schon mal sagen lassen, ja. Wie lange seid ihr denn zusammen schon? Ein Paar? Ja, ungefähr 4,5 Jahre. 4,5 Jahre. Und jetzt kommst du so allmählich, bitte? Ich sag, seit 2 Jahren leben wir auch schon zusammen. Mhm, ja. Und haben eigentlich eine ganz gute Beziehung. Und ich habe halt eben vorher auch schon mal schlechte Erfahrungen damit gemacht, dass Männer dann mir voll gesagt haben, wenn ich das hier mal angesprochen habe, eklig und hau mir ab damit und wollten dann halt auch mit mir nichts mehr zu tun haben. Ehrlich? So heftige Reaktionen? Ja. Mhm. Aber du hast vor dieser Beziehung hast du schon diverse Erfahrungen diesbezüglich gemacht. Ja, genau. Das ja. Und es ist dein Ding, du findest es gut? Ja. Es wundert mich, dass du jetzt erst nach 4,5 Jahren dieses deinem Freund näher zu bringen versuchst. Ja, ja, es geht ja auch nicht nur darum. Also wir haben auch, was Sex angeht, eigentlich eine ganz tolle Basis. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich da jetzt irgendwie, ja weiß ich nicht, eigentlich nur Analsex haben will, sondern ab und an mal auch. Mhm. Seit wann thematisierst du das jetzt bei ihm? 2-3 Wochen. 2-3 Wochen. Und er hat bisher nicht gemacht. Mhm. Wovor hat er Angst? Was ist denn? Das sind 2 Sachen. Einmal ist das diese organische Sache, nenne ich es immer. Er meint halt immer, er hätte Angst und auch so ein bisschen ein komisches Gefühl dabei, wenn er sich vorstellt, er stößt dann da halt auf irgendwas. Also ist es ein ästhetisches Problem auch für ihn, ein kosmetisches, nee, kosmetisch kann ich sagen, dass er Angst hat, dass er sich irgendwie beschmutzt durch Ja, genau, obwohl ich ihm halt auch gesagt habe, Kotreste, wenn ich zur Toilette gegangen bin, ist er da nichts mehr. Mm, mm, mm. Und das Zweite ist halt eben dieses, dass er denkt, wenn er jetzt Gefallen daran findet, dass man ihn dann irgendwie, oder dass er dann das Gefühl hätte, dass das so ein bisschen in die homosexuelle Richtung geht. Ich wollte gerade als Scherz, ich hatte es schon auf der Zunge, ich denke, nee, sag's nicht. Nicht, dass er dann Angst hat, dass er schwul wird. Ja, genau. Ach, was für ein Blödsinn. Wie viele stock-heterosexuelle Männer haben Spaß am Analverkehr mit ihren Frauen? Das ist doch... Ist das so? Bitte? Ist das so? Ja, aber natürlich. Also das ist ein völliger Blödsinn und das ist reine Moralquark, den er irgendwie, der so rumwabert durch die... Ich meine, das Erste kannst du ihm wirklich ja gut, kannst du das ja ein bisschen entspannen, indem du ihm klar machst, dass man das durch entsprechende Eigenhygiene und dadurch, dass man vorher zur Toilette gegangen ist und es vorbereitet hat, dass er da keine Sorge haben muss. Und wenn sie immer noch ein bisschen unangenehm ist, kann er ja halt ein Kondom nehmen. Hm. Ich meine, ich habe ihm das ja auch auch schon versucht, einiges nahezubringen. Ich habe auch schon angeboten, dann irgendwie mir dann noch vorher einen Einlauf zu setzen, zum Beispiel, damit es dann wirklich sauber wäre. Mhm, ja. Und selbst das nutzt nichts. Ja, er hat da immer noch Hemmungen. Jetzt habe ich mir wirklich gedacht, wenn Jürgen Domian das als normal hinstellen könnte, weil er ist jetzt momentan nicht hier, der ist momentan in Köln unten bei euch, weil er da zu arbeiten hat, ja. Habe ich mir gedacht, dann nehme ich das auf, irgendwie, dass ich das nachher angucken kann. Wie heißt der Knabe dann? Das ist der Alex. Alex, Mensch. Also Alex, ich garantiere dir, dass du dadurch nicht schwul wirst. Also das würde ich dir jetzt blanko unterschreiben, du wirst nicht schwul dadurch. Und ich glaube auch nicht, dass du irgendwie in einen Dunstkreis dessen gerätst, wenn du damit nichts am Hut hast, weiß Gott nicht. Wie gesagt, ich kenne einige wirklich super heterosexuell ausgerichtete Männer, die das sehr lieben und das sehr genießen mit ihren Partnerinnen. Und wenn du eine tolle Freundin hast und ihr scheint ja eine gute Beziehung zu führen, ihr beiden, du und die Becky, dann, und ihr habt sonst auch eine gute Sexualität miteinander, dann kann man das ja allmählich miteinander auch versuchen und sich annähern. Und du musst dich auch nicht ekeln. Die Becky wird da schon alles richten vorher. Alles blitzblank und da kann nichts schief gehen eigentlich. Ja, die Sache ist ja auch die, wir hatten ja auch ganz am Anfang mal so ein paar, also ich will es nicht Probleme nennen, aber ich habe sowieso eher so den Trieb auch mal ganz gern ein bisschen härter angefasst. Mhm. Und da konnte sie ja vorher auch nichts mit anfangen. Und da habe ich ihn, also jetzt auch Schritt für Schritt ihn darauf ein bisschen hingeführt, gemerkt, er hat da Gefallen dran gefunden. Mhm. Und ich denke einfach, wenn er nicht von vornherein kategorisch gesagt hat, nee, das mache ich nicht, das will ich nicht, dann besteht halt einfach die Hoffnung. Ne? Ich wage auch die Prognose, Alex, dass es dir nach den gewissen Anfangshemmungen vielleicht, nach einer gewissen Zeit wiederum, dann sehr viel Spaß machen wird. Ich glaube es, also ich kann es mir gar nicht anders vorstellen. Also Becky, ja. Hoffen wir, dass der Alex sich das anhört oder ansieht nachher. Dann müssen. Und wir wünschen euch alle ein schönes Wochenende. Was immer ihr da auch ausprobiert dann an diesem Wochenende. Ja, ne? Ich hoffe sehr viel, ja. Sehr viel, ich auch. Alles Gute. Vielen, vielen Dank, Jürgen. Tschüss. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111. Apropos Sex. Ich habe doch vor ein paar Wochen hier eine sehr nette junge Dame gehabt, die Sexgeschichten schreibt, wenn ihr euch vielleicht erinnert. Und zwar war das ein bisschen kurios. Sie konnte die Sexgeschichten nur schreiben in einem Irish Pub. Ich glaube sogar hier in Köln, in der Altstadt. Ja, in Köln. Und da habe ich zu ihr gesagt, schick uns doch mal so ein paar Geschichten. Jetzt hat sie uns was geschickt, nämlich die Jeanette. Und ich würde euch gerne mal einen kleinen Auszug aus einem Werk hier vortragen. Nicht so sehr viel, und ich kann auch nicht alles vorlesen, sonst sprengt das hier unsere Sendung. Die Geschichte heißt Der geheime Park, und es geht um einen jungen Mann, der in einem schönen, warmen Sommernachmittag durch einen Park wandert und an einen See kommt, und dort liegt eine Schöne im Schlaf, eine Frau. Und ich gehe jetzt mal genau in den Text rein. Dein Herz pocht bis in den Hals hinauf, als du behutsam die Knöpfe ihrer Bluse öffnest. Mit zittriger Hand berührst du ihren kleinen, zarten Busen. Du beugst dich über sie, küsst den weißen, schlanken Hals hinunter bis ins Tal, zwischen den rosigen Hügeln. Die Knospen ihrer Brüste beginnen zu wachsen, als du sie mit der Zungenspitze berührst. Leise stöhnt sie auf und schlingt ihre Arme um dich. Deine Hand schiebt den Rock bis zur Hüfte hoch und gibt den Blick auf ihre verheißungsvolle Gabelung frei. Langsam drängt sich deine Hand zwischen das zarte Fleisch der Schenkel, die sich wie von Zauberhand weit öffnen. An dieser Stelle will ich jetzt mal aufhören, sonst wird es vielleicht ein bisschen zu softpornografisch. Ihr seht, was für große Künstler wir unter unseren Zuschauern haben. Die Jeanette ist eine Erotikschreiberin. Und sowas fällt der Jeanette ein, wenn sie im Irish Pub sitzt, Bier trinkt und den ein oder anderen deutschen Mann vielleicht beobachtet, der auch in dem Irish Pub sitzt. Von der Literatur jetzt zu Björn. Björn ist 23 Jahre alt. Ja, morgen Domian. Oh, Björn brummt. Ja. Aber wie? Ich muss meine Regie fragen, ob das geht. Das klingt ziemlich krass. Geht leider nicht, Björn. Wir legen mal auf, das heißt, du legst auf und wir rufen dich vielleicht nochmal neu an. Okay. Okay, das ist irgendeine Störung. Dann kommt die Bettina. Bettina ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Bettina. Hallo. Und zwar geht es um das Thema von meinem Mann und mir. Und zwar in Sachen Sex. Ja. Ich habe ein großes Problem. Und zwar möchte mein Mann mehr Sex, wie ich es gerne möchte. Und das ist, seitdem meine Tochter da ist. Davor hatten wir wunderbaren Sex. Aha. Wie lange seid ihr verheiratet? Seit fünf Jahre jetzt fast. Fünf Jahre. Ja. Er will mehr Sex als du. Ja. Was heißt das konkret? Wie viel Sex will er? Ja, so bestimmt 4-5 Mal in der Woche. Und du? Ja, zweimal im Monat. Zweimal im Monat nur? Ja. Und hast du auch weniger Lust auf Sex? Das ist ja eigentlich die Schlussfolgerung dessen, was du gerade gesagt hast. Weniger Lust auf Sex nach der Geburt deines Kindes? Ja, also ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ich habe, sag ich mal, ein Problem damit. Aber ich weiß, dass ich auch meinen Mann damit belaste, weil er hat ziemlich Schwierigkeiten damit. Ich merke ihm das an und deswegen kriegen wir auch oft Streit. Mhm. Aber die Frage war, hat deine sexuelle Lust nachgelassen nach der Geburt des Kindes? Ja, auf jeden Fall. Ja. Und das hat sich dann auch nicht wieder ein bisschen gesteigert oder so reguliert, wie es vorher war? Doch, schon, wenn wir Sex haben, also dann auch richtigen, heftigen Sex, würde ich sagen. Also das gefällt mir dann auch. Mhm. Aber halt, dass er dann mehr möchte und das kann ich wiederum nicht. Ja. War das denn vor der Geburt durchaus so, dass ihr 3, 4, 5 Mal in der Woche hattet? Ja, nee, nicht so viel, aber mindestens so 6 Mal im Monat, also. 6 Mal im Monat, na gut, das, ja. Nicht so viel, aber. Ja. Also bei ihm ist es ganz klar, bei dir ist es weniger geworden nach der Geburt, bei ihm ist es sogar noch mehr geworden. Ja, so kann man es auch sagen, ja. Hat das jetzt zur Folge, dass ihr richtige Spannungen in der Ehe habt? Deshalb? Ja, das auch, ja. Also ziemliche Spannungen. Ich merke Ihnen das auch an, wir kriegen auch deswegen auch ziemlich einen Streit deswegen. Also das ist heftig. Also er macht dir das richtig zum Vorwurf, dass du keine Lust hast? Oder? Also Vorwurf nicht, aber ich merke ihm das schon an. Er dreht sich dann um und ist dann stinkig und schläft dann auch ein. Ist beleidigt. Ja, sauer, genau, dass beleidigt. Du keinen Bock hast. Genau. Gab es schon die Situation, dass du gedacht hast, oh Gott, ja, komm, ich mache das jetzt ihm zuliebe, dass ich meine Ruhe habe? Ja, das gab es schon. Und das ist natürlich auch nicht das Wahre, ne? Nee, also, ich möchte auch meinen Mann nicht enttäuschen, also. Nee, und genauso darf es natürlich nicht sein, weil das endet irgendwann in einer super Frustration für dich, ne? Mhm. Hast du mit ihm so richtig darüber geredet schon oder überschweigt ihr lieber dieses Thema? Wir überschweigen das, also wir kriegen zwar deswegen Streit, aber wir schweigen ziemlich viel auch darüber, ne? Wie erklärst du dir das bei dir, dass du weniger Lust hast? Ich weiß es nicht, also ich weiß auch nicht, woher das kommt, das kann ich nicht beurteilen. Ich habe halt manchmal keine Lust und dann, ja, ich weiß nicht, woher das kommt. Jeden Donnerstag erscheint in Deutschland eine große Zeitung. Ja. Diese Zeitung heißt Der Stern. Mhm. Und Der Stern beschäftigt sich diese Woche mit der weiblichen Sexualität, mit der weiblichen Lust und mit dem weiblichen Orgasmus. Mhm. Und das ist die Titelgeschichte. Ja. Die habe ich heute gelesen. Und da wird sehr ausführlich dargelegt, dass in den letzten Jahren, Jahrzehnten, die Frauen immer konfrontiert worden sind mit Psychologie, dass man ihnen gesagt hat, das ist ein psychisches Problem, wenn ihr nicht mehr so Lust habt oder wenn das nicht so klappt. Aber es gibt im Moment neue Forschungen und neue Ansätze, dass es beispielsweise auch zurückzuführen sein kann auf hormonelle Probleme, auf darauf, dass der Hormonspiegel nicht mehr so ist, wie er früher war. Ich fand das ganz interessant. Es wäre vielleicht eine Idee, wenn du ganz einfach mit deinem Frauenarzt dich mal zusammensetzt und dass er das alles mal so durchprüfen sollte. Ja, aber wie soll ich das denn machen? Ich meine, wenn ich ganz ehrlich bin ich da drin noch ziemlich unerfahren. Indem du einfach du kannst ja zu deinem Frauenarzt, zu deiner Frauenärztin offen reden und das Problem schildern und er soll deinen Hormonspiegel einfach mal bestimmen. Ja. Wäre doch mal eine Sache. Ja, sicher. Aber bei mir geht's ja auch darum, ich möchte halt auch mal, nicht immer das Gleiche, ich möchte auch mal was anderes. Mhm. Und das ist bei mir halt schwierig, weil ich das offenbaren kann, meinem Mann gegenüber. Aha, also es liegt nicht nur daran, dass du nicht so eine große Lust mehr hast im Moment, sondern auch daran, dass es eher so die 0815-Geschichte ist. Ja, genau. Ach so, das ist natürlich... Ich möchte mal was anderes, aber das ich sag mal, das will er nicht, aber er will das schon, aber irgendwie kriegen wir das wirklich nicht zustande. Aber ich habe auch den Eindruck, dass ihr nun nicht so sehr viel euch gegenseitig erzählt dazu und darüber. Wie weiß er das denn überhaupt, dass du was anderes möchtest und vor allen Dingen, was du genau anderes möchtest? Ja, ich traue mich, ihm das nicht zu erzählen. Ja, also. Das wäre dann aber schon mal die Voraussetzung, Bettina. Ja. Was ist es denn so, die Richtung, was du gerne anders möchtest? Ja, also so nicht nur die 0815-Nummer, sondern auch mal richtigen Schmusesex und davor auch mal was, halt was Zärtliches. Nicht nur immer ran gleich und dann nach, was weiß ich, wie viele Minuten fertig. Also das möchte ich wohl nicht, ne? Also vielleicht liegt das ja doch in deinem Fall mehr in dieser Richtung. Bevor du deinen Hormonspiegel überprüfen lässt, wäre es vielleicht ganz gut, erstmal mit dem Mann zu reden. Ja. Und dem Mann das klar, ganz klar zu sagen. Vielleicht bricht das ja auch irgendwie so eine Kruste auf bei euch. Vielleicht ist ihm das ja auch ganz recht, wenn er merkt, dass er auf die Art und Weise dann mehr Sex wieder kriegt von dir. Wenn es dir auch richtig Spaß macht, wenn er was anderes mit dir macht und so weiter. Es ist ja nicht so, ich möchte ja auch Sex, aber dann denke ich mir wieder, das ist die 0815-Nummer und dann habe ich keine Lust darauf. Also denk das dir kommt doch bei mir ein zum anderen. Mhm. Denk dir doch einfach mal so konkret so ein paar Sachen aus, die du gerne hättest und sag ihm das dann auch in diesem Gespräch. Weil er wird natürlich auch fragen, ja wie, was sollen wir denn machen? Und da musst du ihm sagen, jetzt zum Beispiel das und das und das und lass uns doch das nächste Mal das mal so angehen. Und ne, du wirst deine Fantasie schon haben, was dich anmacht und was du erotisch findest. Ja, also Träume, ich träume ziemlich oft davon, nur wahr werden tut es halt nicht. Siehst du, also wenn die Träume schon mal da sind, ist das schon mal gut, dann kannst du die doch sagen. Und dann könnt ihr vielleicht gemeinsam versuchen, die Träume auch zu verwirklichen. Ja, sicher, aber man traut sich ja auch so einiges nicht. Doch, also. Du hast dich ja getraut, hier anzurufen, Mensch. Ja. Bettina. Nach langem Überlegen. Ja, aber das ist doch immer schon, ich sag das ja oft, das ist doch ein großer Schritt, wenn man so in der Öffentlichkeit redet. Du bist auch ziemlich gut mit deiner Sendung, du hast ziemlich gute Ratschläge. Das ist ja lieb von dir. Aber ja. Da muss man ja auch den Mut haben, mit dem Liebsten, was man hat, mit dem eigenen Partner doch auch ein offenes Wort zu reden. Ja. Ne? Mhm. Also, ich wünsche viel, viel Erfolg und ich dir auch viel Spaß. Und viel weiterer gut Erfolg bei der Sendung. Danke sehr, Bettina. Bitte schön. Tschüss. Jo, tschüss. Jasmin, 21 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo Domian. Hallo Jasmin. Ja. Ja. Das fängt ja süß an, ja. Was ist dein Thema? Und zwar geht es um den Vater von meinem Kind. Ja. Und ja, ich fühle mich ziemlich missbehandelt von ihm. Du fühlst dich von ihm missbehandelt? Ja. Lebt ihr? Seid ihr ein Paar? Nein, nicht mehr. Wie lange wart ihr ein Paar? 2 Jahre. Wie alt ist dein Kind? Der ist jetzt 19 Monate. Mhm. Ja. Und der Vater des Kindes, deines Kindes, behandelt dich mies? Ja. Beschreib mir, was macht er denn genau? Also schon früher in der Beziehung hat er mich nie gut behandelt. Da möchte ich, ja, das wäre jetzt zu weit, alles auszuholen. Und dann auf jeden Fall wurde ich schwanger. Es war auch ein Wunschkind. Wir wollten trotz, dass er mich nicht gut behandelt hat, heiraten. Sag mir doch nur mal, wenn ich unterbrechen darf, damit ich das verstehe. Was heißt denn nicht gut behandelt? Hat er dich geschlagen? Ja. Hat dich geschlagen? Ja. Oft? Mhm. Ja. Also es war auch schon so, dass meine Eltern mich Weihnachten halbnackt aus meiner Wohnung rausholen mussten, weil er da rumgesprungen hat. Und das ging die ganze Zeit so, während ihr zusammen wart? Ja, es war dann manchmal besser und dann gab es aber auch wieder Zeiten, wo es dann echt schlecht war. Und heute bin ich mir auch relativ sicher, dass ich ihn ziemlich hörig war. Ich wollte gerade was fragen. Du hast nämlich gesagt, das war ein Wunschkind. Wie konnte das denn passieren, dass das ein Wunschkind ist, dass du auch ein Kind von dem haben wolltest, nachdem er dich ja schon so schlecht behandelt? Er konnte gut reden. Also er konnte immer alles gut reden. Und du hast ihm immer und immer wieder geglaubt? Ja. Und es war dann auch so, dass viele Bekannte, wir hatten einen guten Freundeskreis zusammen, dass die dann auch immer gesagt haben, komm, ja, sie gibt ihm noch eine Chance und er hat es ja nicht so gemeint und so. Aber sie haben es halt im Endeffekt nie richtig mitbekommen, wie er war. Du hast richtig Angst vor ihm damals gehabt. Ja, wenn er getrunken hat und wenn ich alleine mit ihm war. So, das war damals. Da hast du ja schon eine schlechte Vergangenheit hinter dir mit ihm. Heute seid ihr getrennt. Und er behandelt dich immer noch sehr schlecht, sagst du? Ja, nicht in dem Sinne, aber also so haben wir keinen Kontakt mehr, weil er am 28.12.99, da war mein Kind 4 Wochen alt, ihn auch geschlagen hat. Das war das letzte Mal, dass er ihn gesehen hat. Der hat das kleine Kind geschlagen? Ja. In welcher Situation ist das passiert? Mein Kind war sehr krank am Anfang. Ja, wach. Da höre ich. Er war sehr krank und hat dann halt dadurch, dass er krank war, nachts nicht viel geschlafen und ist immer aufgewacht, wie jetzt zum Beispiel. Und dann hat er halt in der Nacht geschrien, das konnte er gar nicht abhaben und dann hat mein kleiner Sohn einen gefangen. Ja. Du sagst, ihr habt heute jetzt gar keinen Kontakt mehr miteinander. Ab und zu telefonieren wir, dann fängt er wieder so an, dass er sich über alles liebt und ist er wieder zu mir zurückgefallen, aber da steige ich dann gar nicht erst drauf ein. Dann vor 3 Wochen circa war es, haben wir telefoniert, hat er gesagt, er will mich wieder zurückhaben und keine Ahnung. Und er hat sich von seiner Freundin getrennt und dann hat er dann auch gemeint, ja, dass ihm eigentlich das Kind egal wäre und dass er mich auch nur zu mir zurück wegen dem Sex. Und ja, er wusste zum Beispiel noch nicht mal, wann sein Sohn Geburtstag hat. Jasmin, was ist jetzt der ganz konkrete Anlass deines Anrufes? Was macht dich unsicher oder was bringt dich durcheinander? Es bringt mich durcheinander, dass ich jetzt von immer mehr Frauen höre, die Kinder von ihm haben. Die ist zum Beispiel ein Kind, das wurde im Februar 2000 geboren, also gerade mal 2 Monate nach meinem Sohn. Und das Zweite ist eigentlich, dass ich trotz allem auf eine Art und Weise schon vermisse. Und dann mir auch denke, es wäre schön, wenn er da wäre und wenn er sein Sohn wäre. Das wäre sicher sehr schön, wenn er ein anderer Mensch wäre. Ja. Aber das sagen wir 10-mal wenn, ne? Wenn ein Märchen wahr würde. Ja, aber ich komme mir dann immer so asozial vor, wenn ich die anderen Eltern sehe. Weil du alleine bist? Ich kann nicht arbeiten gehen, weil ich keinen Krippenplatz hier finde. Und dann sehe ich die anderen. Jasmin? Jasmin? Hallo? Jasmin, bist du noch da? Ja. Ja, das war gerade eine Störung in der Leitung. Ja. Er kümmert sich natürlich, wie du es jetzt gerade berichtet hast, nicht überhaupt nicht um seinen Sohn, um sein Kind. Mhm. Bezahlt er denn für das Kind? Nee. Der arbeitet in der Drückerkolonne und hat im Monat sehr, sehr viel Geld, aber der wird nie für sein Kind bezahlen. Was wir Jasmin, ich kann, und alle Leute werden verstehen, dass du natürlich eine Sehnsucht danach hast, nach einer intakten Familie. Dass da ein Vater ist oder ein Partner, mit dem man sich versteht und wo es so läuft, wie man sich das eigentlich erträumt. Aber ich finde es asozialer, mit jemandem, mit einem Mann zusammen zu sein, als Frau, von dem man geschlagen wird. Der sogar sein eigenes Kind, das 4 Wochen alt ist, schlägt, nur weil das kleine Kind weint. Ja, deswegen ist das. Das finde ich asozialer, als zu sagen, mit diesem Mann will ich nichts mehr zu tun haben. Das ist eine klare Entscheidung und zeigt Rückgrat auch von dir. Ja, ich klar. Aber es ist dann halt auch so, dass ich dann, was weiß ich, wenn ich dann beim Arzt bin und dann die merken, ich bin übers Jugendamt versichert. Mein Kind oder so, da lassen die 1-2 Stunden warten oder so. Und das war halt damals nicht so, wir waren halt privat versichert, es war alles ganz toll. Und ich glaube, dass das alles schwieriger ist und unangenehmer. Aber viel unangenehmer und viel schlimmer ist das Zusammenleben mit diesem Mann, Jasmin. Ja, das weiß ich. Ich weiß auch, ich würde nie wieder mit ihm zusammenkommen. Nein, du musst auch gegen dich angehen. Gegen solche, das sind ja so Träumereien, die du da hast. Und du vergisst ja immer die Realität dieses Mannes, wie der Mann eigentlich ist. Du träumst ja immer davon, du träumst von diesem Mann und hast so ein Wunschbild vor dir, wie er sein sollte. Oder denkst an die wenigen schönen Momente, die ihr miteinander hattet. Aber diese schönen Momente sind alle zerstört worden durch das, was er dir und deinem Kind angetan hat. Also ist da nichts mehr übrig. Ja. Und ich würde dir wirklich dringend raten und empfehlen, diese Träumerei wirklich zu unterdrücken, weil die bringt gar nichts. Es ist gut, dass, sei froh, dass du diesen Mann nicht mehr hast, dass er nicht mehr an deiner Seite ist, der dich und dein Kind so behandelt hat. Du musst jetzt durch vielleicht unangenehme Zeiten gehen, aber es wird auch wieder eine andere Zeit kommen, wo du vielleicht auch wieder selbst mehr auf eigenen Beinen stehen kannst, vielleicht sogar einen neuen Partner kennenlernst. Das ist jetzt noch ein bisschen weit hin. Ich weiß, im Moment wirst du denken, na, das passiert nie, aber wer weiß. Wer weiß, du bist erst 21 Jahre alt. Alles Verständnis dafür, dass es dir jetzt nicht gut geht und dass es alles schwierig ist. Aber ich habe kein Verständnis dafür, dass du dich nach diesem Mann sehnst. Weil dieser, ja, es ist ja nun, es ist ja keine Liebe und so. Aber das ist halt dann auch komisch. Und dann, ich weiß nicht, er hat halt damals gesagt, nicht auf die Idee kommen würde, abzutreiben, würde er mich umbringen und so Sachen. Mhm. Und jetzt, das ist dann halt auch das, was ich nicht verstehe, dass er dann heute noch nicht mal weiß, wann sein Kind Geburtstag hat oder so. Aber Jasmin, du lieferst ja immer mehr Argumente gegen diesen Mann. Was ist denn das für ein Mensch? Was ist das für ein Vater, der sich so verhält? Ist da irgendetwas Liebenswertes dran? Nein. Nein, finde ich nicht. Wenn man sich so verhält. Wie alt ist der eigentlich? 28 jetzt. Ist halt dann auch nicht so schön, wenn man dann immer wieder hört von anderen Leuten oder so. Eine Mutter habe ich ja schon kennengelernt mit ihrem Kind, die dann auch Kinder haben von ihm und dann werden es immer mehr. Ja, das ist alles schlimm. Aber das Einzige, was du machen kannst, ist Distanz zu diesem Mann. Distanz, Distanz, Distanz. Und dich innerlich vor allen Dingen auch lösen. Und verbiete dir die Träumereien mit diesem Mann. Ich würde gerne auch nochmal, dass du mit meiner Psychologin jetzt redest, mit der Heide. Ja? Okay. Von Herzen alles Gute, Jasmin. Leg mal auf und wir rufen gleich an. Okay, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. 1.37 Uhr, 13 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Nur 37 und 57 Sekunden, jetzt Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir eine freie Themennacht, ein freies Talkradio. Ihr könnt euch bei mir melden, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 5678 111. Und wir sind im Internet zu finden unter, das will ich euch auch nochmal sagen und zeigen, kann man das so sehen? Ich glaube ja, www.nachtlager.de. Oder www.1live.de. www.nachtlager.de oder www.1live.de. So, Thomas ist jetzt da und Thomas ist 28 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Thomas. Dein Thema. Ja, mein Thema ist gar nicht so einfach jetzt für mich. Ich war damals mit in Jugoslawien gewesen von der Bundeswehr raus. Mhm. Und meine Aufgabe war, als Fahrer zu fungieren und mit Massengräber zu suchen bzw. Hinweise nachzugehen, die zu dokumentieren, fotografieren und ja versuchen, die Leute zu identifizieren. Mhm. Das hast du gemacht dann auch? Ja, ich musste das machen. Mhm. Und du bist oft konfrontiert worden mit wahrscheinlich für uns unvorstellbaren Bildern. Also ich denke mal, jeder kennt die Bilder damals kurz oder während des Zweiten Weltkrieges von den KZs. Mhm. Leute, die befreit wurden und genau solche Dinge habe ich erlebt. Mhm. Ich sag mal so, gut, ich war Soldat 4 Jahre lang und ich wurde darauf vorbereitet, irgendwie mich zu verteidigen oder sonst irgendwas, aber ich wurde nicht darauf vorbereitet, vergewaltigte Kinder mit eingeschlagenen Schädeln zu fotografieren. Hm. Ja. Du hast hast gerade gesagt, du vergleichst das mit den befreiten KZs nach dem Zweiten Weltkrieg. Hast du auch lebende Menschen, schwer misshandelt lebende Menschen gesehen? Du hast tote Menschen gesehen, verweste Menschen gesehen und auch noch lebende. Ja. Was war das Schwierigste, was war das Schlimmste, was du gesehen hast? Die Augen von den Kindern. Die noch lebten? Ja. Mhm. Und ja. Kannst du mal seine Situation beschreiben? Ja, das war eine Situation, die ich bis heute nicht vergessen werde. Wir fuhren auf einer Landstraße entlang und ich muss dazu sagen, dort unten war bzw. ist noch alles vermint. Mhm. Und ungefähr eine halbe Stunde vorher waren drei Kinder in ein Minenfeld gelaufen. Mhm. Zwei waren tot und das eine hatte schwer verletzt überlebt. Und wir hatten mit Erste Hilfe geleistet. Welche Verletzungen hatte das Kind? Es hatte ein Bein verloren und ja, hat ein riesiges Loch im Bauch gehabt. Mhm. Das Kind hat nur noch gelebt. Und der Blick von dem Kind werde ich nie wieder loswerden. Mhm. Ihr habt versucht, Erste Hilfe zu leisten, sofern man das in so einem schlimmen Fall kann? Ja, in dem Moment konnte man das. Mhm. Ja. Aber das Schlimme waren oder sind immer noch die Nächte, ja. Mhm. Ich habe selbst eine kleine Tochter und ja, da nimmt einen das umso mehr mit. Mhm. Weißt du, was aus diesem einen konkreten Fall, aus diesem Kind geworden ist? Nein. Weißt du nicht? Mhm. Wir reden genau jetzt von welcher Zeit? Wann warst du unten? Im ersten Quartal 99. Mhm. Wie lange genau warst du unten? Drei Monate. Dann war meine Dienstzeit zu Ende. Wollte dann auch nicht mehr verlängern, logisch. Ja. Du sagtest gerade am Anfang, dass du auch Massengräber fotografieren hast müssen. Ja. Was hast du da gesehen? Was habe ich da gesehen? Ich sah ja regelrecht Familien, die niedergemetzelt worden sind auf das Bestialischste, was wie kann man sich gar nicht vorstellen. Mhm. Mit Drahtschlingen gefesselt wie ein Stück Vieh. Ja. Mhm. Junge Frauen, Mädchen noch, ich schätze mal zwischen 14, 17 Jahre mit gespaltenem Schädel und lauter solche Dinge. Mhm. Ja, und man hat mich dazu gezwungen, da geht es um Paragraphen bei der Bundeswehr, Befehl und Gehorsam, man hat mich dazu gezwungen, das zu fotografieren. Mhm. Richtig mit dem Zoom nah ranzuholen, dass man ja alles sieht. Mhm. Ja. Hast du deinen Vorgesetzten das vermittelt, dass dir das so sehr schwer fällt, diese Tätigkeit zu... Ja, dann gehen Sie zum Pfarrer. Das ist so die Standardantwort. Mhm. Aber ja. Du musstest das trotzdem dann weitermachen. Ja. Und es gab keine, außer dem Pfarrer, keine psychologische Betreuung. Was heißt psychologische Betreuung? Die Pfarrer haben versucht, mit einem darüber zu reden, um das zu verarbeiten. Mhm. Und man hatte einem ja auch Hilfe angeboten. Mhm. Ja. Auf jemand zurückgekommen ist, nur wer geht schon freiwillig zum Bundeswehrarzt? Niemand. Ja. Warum nicht? Ja, weil der Ruf von den Leuten ist, ich sag mal, unter aller Sau. Hm. Nun wäre das ja auch keine Aufgabe für einen Bundeswehrarzt, sondern für einen Bundeswehrpsychologen, der vielleicht dann auch Arzt ist, aber eigentlich ist es ja nur eine Aufgabe für einen Therapeuten, einen Psychologen. Ja, es war halt auch so, ich wollte einfach nur weg dann von dem Verein. Mhm, mh. Ja. Du warst 3 Monate in diesem Einsatz. Hast du die gesamten 3 Monate diese für dich so belastende Arbeit machen müssen? Fast, ja. Mhm. Und danach, als du dann zurückgekommen bist, hast du wahrscheinlich vielleicht dann erst gemerkt, wie sehr dir das zugesetzt hat. Hast du dann immer noch keine Hilfe, keine professionelle Hilfe gesucht? Nein. Bis heute nicht? Nein, bis heute nicht. Warum nicht? Ich, wie gesagt, ich sag, ich versuche mich immer abzulenken, ja. Mhm. Ich habe meine Tochter, die ist jetzt 3,5. Und aber dieses Ablenken klingt mir ja eher wie ein permanentes Verdrängen dessen, was dir so Seelenschmerzen bereitet. Ja, also ich werde ab und zu noch nachts wach, klar. Mhm. Ja, und krieg manchmal richtige Weinanfälle. Ja. Und ich merke auch, dass ich schubweise, sage ich mal, meine Depression bekomme. Mhm. Ja. Aber schau mal, das sind doch alles Signale. Du warst 1999 in diesem Einsatz. Du rufst heute, 2001 Sommer, bei mir zu diesem Thema an. Du also sagst, dass du nach... Ich habe auch so mit niemandem eigentlich drüber geredet. Mhm. Ja. Auch mit deiner Frau nicht? Teils, sagen wir mal so, weil ich möchte das auch nicht tun und ich möchte das auch nicht bis ins Detail erzählen. Mhm. Sie sagt auch immer jetzt, geh mal zum Psychologen oder sonst irgendwas. Mhm. Ja, vielleicht muss es ihr auch nicht bis ins Detail erzählen, aber der Rat von ihr oder der Hinweis, dass du zu einem Psychologen gehen sollst, halte ich auch für absolut richtig, Thomas. Tja. Offensichtlich kannst du das nicht alleine verwinden und du kannst es nicht alleine verarbeiten nach doch dieser relativ langen Zeit jetzt. Und wenn du weinen musst, Weinanfälle bekommst oder Depressionsanfälle deshalb oder nachts aufwachst, das sind ja alles Zeichen, dass etwas ganz Gravierendes nicht in Ordnung ist, tief in dir. Ja, ich weiß es ja selbst, ja, nur ich kann mich nicht dazu überwinden. Aber warum nicht? Du hast dich auch überwunden, hier anzurufen. Das ist doch auch sowas. Ja, aber hier ist eine gewisse, wie soll ich sagen, ist anonym hier. Ja, wenn ich zum Was meinst du, wie viel anonymer es bei einem Psychologen ist? Da sitzt du mit dem ganz allein in einem Raum. Da hört kein Mensch zu. Du bist mit dem ganz alleine und machst. Und das ist sein Job, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen. Ja, ich stelle sich halt immer für mich die Frage, wie man mir da helfen will. Ich kann sowas im Endeffekt doch nur alleine verarbeiten. Nein, die Frage kannst du ja gar nicht beurteilen, weil du das gar nicht weißt, wie man sowas macht. So wie du auch nicht weißt, wie man eine schwere Krankheit in den Griff bekommt, weil du kein Mediziner bist. Also muss man doch auch so ein gewisses Vertrauen dann zu diesen Leuten haben, die das nun mal per Ausbildung gelernt haben. Du kannst den Versuch doch mal machen. Was hast du denn zu verlieren? Gar nichts hast du zu verlieren. Du kannst höchstens die Einsicht gewinnen, das funktioniert mit diesem Psychologen nicht. Ja gut, das stimmt schon. Verlieren kann ich nichts. Aber ja, doch. Wie ja doch? Ja, du hast recht. Verlieren kann ich nichts. Nur... Ich weiß nicht, ob du dir meine Situation vorstellen kannst. Manchmal geht es 3, 4, 5 Tage lang gut und dann auf einmal kommt der ganze Schub wieder. Ja. Umso mehr macht mir das deutlich, dass du Hilfe brauchst. Pass mal auf, Thomas. Du weißt ja, dass ich hier eine Psychologin im Hintergrund habe. Ja. Du sollst jetzt gar nicht mit der psychologisch groß reden, sondern ich möchte, dass du dich mit ihr unterhältst und sie soll dir ein paar Tipps geben, wie du einen guten Psychologen findest und wie man das überhaupt anstellt und einfädelt. Mhm. Sollen wir das mal auf jeden Fall so jetzt machen? Ja, gut. Ja? Leg mal auf, wir rufen zurück und ich drücke dir wirklich die Daumen dabei, dass du das machst und dass du darauf vorankommst dann. Okay. Alles Gute. Ja, danke dir. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Jens. Ja, hallo Domian. Hallo Jens. 38 Jahre alt. Genau. Und ich bin 38 Jahre. Ja. Und meine Freundin ist genau 38 Jahre älter als ich. Sie ist genau 38 Jahre älter. Das ist doppelt gemoppelt. Und sie ist da. Ich höre sie im Hintergrund lachen. Ja, die lacht schon. Weil wir sind begeisterte Gucker. Schon jahrelang gucken wir dich, ne? Ja. Und ich dachte, nach den ganzen schlechten Sachen, die du manchmal so hörst, traurige Sachen, ja, mal was Kurioses reinschmeißen. Ja. Und wir sind jetzt 9 Jahre zusammen. Ihr seid 9 Jahre zusammen. Sie 9 Jahre ist, schon. Wir sind 10. Jahr lang zusammen. 79, ne? Nein, 76. 76, was rede ich? 76, ganz genau. Genau. 38 ist 76. Genau. Und so lange seid ihr schon zusammen? Ja, sicher. Wie habt ihr euch kennengelernt? Ja, ich war im Gefängnis. ne? Ja, ja. Und ihr Sohn saß da auch. Aha. Und der hat erfahren, dass ich keine Post kriege, keine Pakete kriege, keinen Besuch. Aha. Und da hat er gesagt, meine Mutter ist alleine, ihr Mann ist doch verstorben. Aha. Und da sagte er, Mensch, sie sucht jemanden und eine Unterkunft ist auch. Aha. Das war erstmal pro forma, nur als Unterkunft. Aha. Und dann hat sie das so eingependelt, ja, 9 Jahre. Das wäre gleich dann, was raus geworden ist. Ja. Ist die Frieda zu sprechen für mich? Aber sicher, gleich neben mir. Gib sie mir mal eben, Jens. Wir reden gleich noch mal miteinander. Jo, kleinen Moment. Hallo? Frieda, 76 Jahre alt. Ja? Herzlich willkommen, ich grüße dich. Dankeschön. Sag mal, wie lebt es sich denn mit so einem jungen Spund, wie mit dem Jens? Ja, kann man wohl sagen. Ne? Oh Gott, ich fühle mich auch noch wie 50. Ja, das ist... Das will auch keiner glauben, dass ich so alt bin. Ja. Aber wie lebt sich's mit ihm? Wir lieben uns. Und haben uns wirklich gern, als wenn wir verheiratet sind. Alles drum und dran. Ist ja nun doch schon ein riesiger Altersunterschied, ne? Ja, 38 ja, ja. Jahre. Ja, wie ja. haben denn deine Leute, deine Familie darauf reagiert, als du mit ihm angewandt hast? Ja, die haben erst dumm geguckt und waren auch neugierig mit allem drum und dran, so, dass er denn hier wohnt und so. Ne? Mhm. Immer Besuch gekommen. Ich habe 7 Kinder großgezogen, ne? Mhm. Die wahrscheinlich teilweise in dem Alter sind wie Jens. Ja, mein älter Sohn. Mein ältester Sohn ist 53. 53. Ja. Und der älteste Sohn sagt dann zu Jens, Papa. Nein, wir sind nicht verheiratet. Ja, das war jetzt auch ein Scherz. Nee. Und sonst haben sie mal einen Witz gemacht. Junge, hast du deine Schularbeiten gemacht, ne? Ja. Haben wir mal einen Witz gemacht. Und die ganze Familie hat es doch dann hingenommen, auch nach einer gewissen Zeit. Ja. Das ist ja schon toll, ne? Und auch erstaunlich. Ja. Die hätten dir ja auch das Leben schwer machen können. Ja, das stimmt, ja. Und die Nachbarschaft? Nachbarn sind ja oftmals auch sehr... Och, manche sind sehr, sehr neidisch da drauf. Ne? Neidisch, dass ihr so ein ich Glück... Ich bin auch lebenslustig. Ne? Ja, ja. Dann haben sie gesagt, ich bin alleine, da wollten mehrere schon immer anfangen, ne? Aber ich hatte kein Interesse. Sag mal, damals, als das mit dem Knaster anfing, ne? Ja, ich habe ihn dann besucht, auch geschrieben, Bilder geschickt, ne? Ja. Und dann habe ich nur besucht und dann hat's geknallt. Genau, also das wollte ich jetzt fragen. Wie hast du gemerkt, Mensch, der interessiert mich ja sogar auch als Partner, nicht nur so als netten Ja. Wie hast du das gemerkt? Och, beim Abschied und so. Mhm. Er ist ja sehr traurig. Ich wollte, ich könnte mich klein machen, könnte in der Tasche mitreisen, sagte ich jedes Mal irgendwie. Ne? Sehr, sehr traurig. Ne? Ja. Ja, ich war das auch. Und dann war das so kalt im Winter, ne? Ja. Ja. Deswegen saß der Jens eigentlich im Knast. Ja, auch. Deswegen? Hm? Der war von einem Rauchüberfall. Mit Rauchen, hatte kein Geld und so. In der Ostzone war das noch, ne? Achso, aber die Sache ist jetzt alles vergessen. Ja. Frieda, jetzt muss ich was fragen. Das interessiert mich jetzt brennend, das weißt du. Und wir reden hier auch immer offen, ne? Über alles. Und man kann ja auch sagen, Punkt, soweit möchte ich gar nicht antworten. Hm. Wie läuft der Sex zwischen euch beiden? Oh. Ganz gut, wie es sich gehört. Wie es sich... Die Woche 2-3 Mal. Ist das wahr? Ja. Das ist ja wirklich... Ich habe da was von, genau wie er das auch. Also das ist nicht bei dir, dass du sagst, jetzt im Alter, ich bin eine etwas ältere Frau, ich habe da gar nicht mehr so Lust drauf. Im Gegenteil, du hast nach wie vor Spaß dran. Ja. Und da kann der junge Mann dir vielleicht noch mehr geben als ein Gleichaltriger, vielleicht. Ja. Also auch diesbezüglich gar keine Probleme. Alles, nein. Toll. Finde ich wirklich sehr schön. Und bin trotzdem operiert, ne? Dass ich keine Kinder mehr kriege. Ich habe nämlich schnell Kinder gekriegt. Ja. Jedes gut. Jahr habe ich ein Kind gekriegt. Na, die Gefahr würde ja jetzt eh nicht mehr bestehen. Also ich beglückwünsche euch sehr zu eurem Glück. Also ich finde das ganz toll. Ja? Finde es sehr schön. Das will manch einer nicht glauben, auch der Arzt nicht. Wenn ich mal so zum Arzt gegangen bin, habe ich das so erzählt, ne? Da sagt er, das gibt's nicht. Ja. Auch wenn er meinen Körper gesehen hat, sagt er, das gibt es nicht. Ja. Keine Schwangerschaftsnarben, nichts, gar nichts. Und dann in dem Alter dann noch so fit. Ja. Und sonst gesund, alles in Ordnung? Alles in Ordnung. Wunderbar. Also, Frieda, schön, dass ich dich kennengelernt habe. Ja. Und ich wünsche euch noch viele glückliche Jahre. Ja, danke schön. Und du gibst mir den Jens bitte nochmal. Ja, mache ich. Und ich wünsche Ihnen auch, dass Sie gesund bleiben. Dankeschön, vielen Dank. Tschüss, Frieda. Tschüss. Das hat sie nicht gesiezt, Mann. Ich habe sie geduzt. Jens? Ach, sie sollte mir den Jens auch nochmal geben. Nur ist er weg. Kann man nichts machen. Schönen Gruß an den Jens. Mike, 28 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Mike. Ja. Was ist dein Thema? Weswegen hast du angerufen? Ja, schlechter Sex in der Ehe, weil da war gerade so eine junge Frau. Und sie hat genau das Gegenteil erzählt, wie das bei uns ist. Also, wie ist es bei euch? Oder, bei uns ist das auch so, da hat meine Frau hat halt keine Lust mehr. Mhm. Und ich kann mich damit aber irgendwie ganz schlecht abfinden. Ja, so einen Fall hatten wir ja gerade auch schon am Anfang der Sendung. Dass der Mann mehr wollte als die Frau. Wie lange seid ihr denn verheiratet, ihr beiden? Wir sind seit 4 Jahren verheiratet. Habt ihr Kinder? Ja, eins. Ist das bei euch genauso wie vorhin, was die Anruferin erzählt hat, dass seitdem das Kind da ist, die Lust bei deiner Frau weniger geworden ist? Ja, also bei ihr ist das weniger geworden. Mhm. Und rapide weniger geworden. Mhm. Und wir reden darüber auch. Ja. Und meistens wird aus dem Reden dann Streit. Und wie sieht denn der wenige Sex aus? Wie wenig ist es denn? Wie oft kommt es denn überhaupt dazu? Also einmal im Monat. Einmal im Monat. Ja, und dann so 0815. Und dann zack, zack, rein raus, das war's. Ja, wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Und du würdest mehrfach die Woche gerne, wenn du könntest. Ja, klar. Mhm. Weil war bei uns ja auch anders. Wie lange läuft das jetzt schon so, dass kaum was läuft? Ja, mein Sohn ist jetzt 3 Jahre alt. Und seit 3 Jahren schon? Ja, und die Schwangerschaft durch. Ne? Mhm. Mhm. Also, wie gehst du damit um? Du hast ja ständig dann Lust und Druck und möchtest und kannst nicht. Wie was machst du? Ja, was mache ich? Ja, ich spreche darauf an, dass wir da was ändern müssen. Mhm. Ja, dann wird da immer schön drumherum geredet irgendwie. Und dann will sie sich auch ändern. Aber ja, dann macht sie Frauenarzttermine und geht da nicht hin. Mhm. Also ich sehe da nicht, dass da irgendwie viel bei ihr geändert wird. Mhm. Hat sie irgendwas gesagt, was ihrer Auffassung nach der Grund ist? Nee, sie weiß es halt nicht, warum und weshalb. Und das war vorher bei euch auch alles ganz anders und für beide Seiten befriedigend und schön. Ja. Mhm. Und ich meine, das ist jetzt schon eine lange Zeit, ne? Die du da auch durchmachst jetzt, ne? Ja. Warst du in Versuchung, auszuscheren, dir eine Freundin zu suchen? Ja, ich bin auch einmal fremdgegangen. Weiß deine Frau das? Das weiß meine Frau, ja. Mhm. Und da habe ich ja auch die Wahl gegeben. Oder da habe ich gesagt, entweder beenden wir jetzt hier alles oder wir fangen halt neu an. Aber die Frage ist ja, wie soll der neue Anfang aussehen? Ja, ich meine, nur ich halte selbst nicht viel von Fremdgehen. Mhm. Mhm. Was ist das? Kleinen Moment. Ach, wir haben Zeit. Mike telefoniert jetzt mal mit jemand anderem. Wir können ja ein bisschen warten hier. Mike, so geht das nicht. Ja. Wir müssen jetzt reden. Ja. Schalt das Ding mal aus, Mensch, das macht ja ganz verrückt. Ja, schmeiß ich unter den Tisch. Ja. die Frage ist ja, kannst du es nicht ausschalten? Nee. Nee. Jetzt ist die Sendung aber gleich zu Ende. Mike, ich würde mal vorschlagen, du redest auch nochmal mit meiner Psychologin. Ja. Schalte aber das Ding vorher aus, sonst wird meine Psychologin ganz verrückt, wenn das immer zu piepst. Okay. Dass sie noch ein bisschen angehender redet. Ne? Mhm. Alles Gute. Okay. Jo, tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinen Leuten im Hintergrund, bei Thomas Reinke, Wolfram Spikowski, Jan Hölz, Kerstin Klinger, Markus Liebetanz, Tim Stienauer, Nikolaus Schelzig und Dorit Herber und Heide Schulz. Nächste Woche haben wir eine relativ kurze Talk-Radio-Woche, nämlich nur Montag, Dienstag, Mittwoch, weil Donnerstag ist Frohen Leichnam, da ist Feiertag hier in Nordrhein-Westfalen und am Freitag fällt diese Sendung hier aus. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt unser Thema der schwerste Tag meines Lebens. Der schwerste Tag meines Lebens. Wir hören und sehen uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag und dann wieder mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch ein gutes und schönes Wochenende und freue mich auf die Nacht Montag auf Dienstag. Macht's gut und ciao.